Ja, also ich bin Emily, ich bin 13 und ich benutze WhatsApp, Instagram und Snapchat. Ich bin Marlene und ich bin auch 13 und ich nutze Snapchat und WhatsApp. Ich bin David, ich bin 13 und ich nutze Instagram, WhatsApp und Snapchat. Also mein Name ist Lilly und ich bin 13 Jahre alt und ich nutze WhatsApp, Instagram und Snapchat. Also bei Snapchat ist es ja immer so, man kann so eine Story machen, also was andere Leute 24 Stunden lang halt sehen können. Und also ich persönlich mache jetzt nicht sowas wie Duckface oder so. Oder auch nicht irgendwie, ich tue generell nicht so viel in meinen Story. Also nur, wenn irgendwie was so Besonderes oder irgendwie so was Aufregendes war oder so, aber... Es gibt ja so diese Effekte, dass man so einen Hundekopf hat und so, und das macht man dann schon manchmal. Aber es ist halt, glaube ich, schon ein bisschen deprimierend, wenn es sich halt keiner angeguckt hat. Könnte ich mir vorstellen. Also hatte ich jetzt noch nie. Ja, also hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich gucke vor der Schule und da kommen meistens auch immer so 200 Nachrichten oder so. Und dann nach der Schule gucke ich nochmal. Und dann sind auch wieder 40 Nachrichten oder so da. Also an Nachrichten würde ich jetzt schon so am Tag so 300 und so nach der Schule so 100 bis 200. Man postet nur Quatsch. Also so, ja, geh jetzt in die Stadt. Das meiste ist eigentlich im Klassenchat. Und nur selten aus irgendwelchen Einzelchats und vielleicht nochmal irgendwie ein Französisch-Chat oder so haben wir auch. Und da wird dauernd über die Hausaufgaben diskutiert und so. Und die Hälfte ist halt, die streiten sich dann über irgendwas, weil irgendwer sagt, der und der ist toll. Und dann sagt die andere, nö, finde ich aber gar nicht. Also es geht dann immer um irgendwelche YouTuber oder Filmstars oder so. Ich habe auch so einige so Mädchen-Chats aus der Klasse zum Beispiel. Und da wird halt auch manchmal so viel geschrieben. Oder auch so in Vereinsgruppen oder so wird halt auch immer viel geschrieben. Und ja, also man bespricht dann meistens erstmal in der Schule oder so. Und dann machen wir trotzdem immer noch eine Gruppe zusätzlich auf. Keine Ahnung, um es so irgendwie nochmal so wirklich festzustellen, ob jetzt wirklich alle können und ob es jetzt wirklich umgesetzt wird. Wie wichtig ist das eigentlich, wenn man mitkriegt, vielleicht, dass irgendeine Freundin eine Gruppe aufmacht und man da mal nicht drin ist? Passiert euch das? Hatte ich jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall nichts davon, sagen wir so. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es halt nicht so gut ist, wenn man halt auch gerne dann da mitmachen würde sozusagen. Ich habe das eigentlich auch nicht, aber ich habe einmal mitbekommen, dass es wurde so ein Klassenchat, wurde gecrashed, also irgendjemand hat alle rausgeworfen. Und dann wurde halt neuer gemacht, ohne ein paar Leute, die halt so die Doofen waren. Und dann dachte ich halt erst, dass ich da nicht drin wäre. Und das war ein bisschen blöd. Aber ich war dann am Ende, habe ich dann gesehen, dass ich doch drin war. Man kann ja bei Instagram Leuten folgen oder halt Leuten nicht folgen. Und es gibt ja auch einige Leute, die sich dann so hochbetteln wollen, wer jetzt mehr Follower hat. Also in der Klasse ist es dann meistens so, dass man sich so gegenseitig pusht, indem man dann so in den Kommentar schreibt, so den Namen und so, und dann kriegt man automatisch der andere auch mehr Likes, aber sonst nicht. Manchmal gibt es auch so irgendwelche Minecraft-Spieler oder so, die dann halt tausende von Leuten abonnieren, damit sie mehr Abonnenten kriegen. Und die, dass ich mich dann halt auch abonnieren, weil da kriege ich halt auch einen Abonnenten dazu.